Das sind unsere Schlagzeilen. Nienburgerin in Bremen verhaftet, geschälter Spargel wird Verkaufsschlager und Arbeitsmarktreport im Bezirk Nienburg-Verden. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Zivilfahnder der Bundespolizei haben eine 35-jährige Frau aus Nienburg im Bremer Hauptbahnhof verhaftet. Ihnen war bekannt, dass ein Haftbefehl wegen Raubes über eine Restfreiheitsstrafe von 273 Tagen vorlag. Ursprünglich hätte sie 2 Jahre und 3 Monate verbüßen müssen. Der Ladung zum erneuten Strafantritt hatte sie sich nicht gestellt. Ihr Gnadengesuch war abgelehnt worden. Die Frau hat laut Polizei durch Schwarzfahrten, Ladendiebstähle und Hausfriedensbrüche immer wieder Einsätze verursacht. Der Bundespolizei, überwiegend in Bremen und Hannover, ist sie aus 250 Fällen bekannt. Vergangenen Freitag endete die Spargelsaison 2016. Die Landwirte in der Mittelweserregion blicken auf eine Saison mit Höhen und Tiefen zurück. Besonders der kalte April sorgte für einen späten Saisonbeginn. Ein Trend, der deutlich zu erkennen ist, zeigt, dass bereits geschälter Spargel immer beliebter bei den Kunden wird, bestätigt auch Fritz Bormann, Vorsitzender der Nienburger Spargel AG. Ja, das ist natürlich Zukunft, das muss ich sagen, weil da spricht man eine ganz andere Schiene an. Jüngere Leute, die sich nicht trauen, den Spargel zu schälen oder auch nicht wollen. Man weiß ja, wenn sie morgens zur Arbeit kaufen, sie kaufen sich ein fertiges Brötchen. Und so wollen sie auch abends ihr Essen zubereiten, dass sie Wasser warm machen und den Spargel einfach hineinschmeißen. So, das ist schon so. Also wir können beobachten, dass es sehr viele junge Frauen und auch Männer gibt, die Singlehaushalte, die vorbeikommen, holen sich ein Kilo Spargel und sagen, können wir heute einfach mal Spargel essen. Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden ist im Juni leicht gestiegen. Nach 5-monatigem Rückgang der Arbeitslosigkeit hat diese nun zu Beginn der Ferienzeit leicht zugenommen, liegt aber bei nun 4,7% noch unter dem Vorjahresniveau von 4,8%. Der hiesige Arbeitsmarkt folge dabei der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung, so Joachim Dünsing, Chef der Arbeitsagentur, in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Nienburg blieb die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Mai konstant, stieg im Vergleich zum Vorjahr jedoch von 5,3 auf 5,4%. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.